Im Schatten dieser Stadt werde ich ein Netz des Grauens weben, dem niemand entkommen kann. Möchten Sie meine Aspirin? Möchten Sie meine Aspirin?